Ein strenger Geruch weht über den Maidan in Kiew. Zwar ist das Pflaster unter den Barrikaden blitzblank gefegt, doch die WC-Häuschen miefen. Sie stehen vor dem abgebrannten Gewerkschaftshaus, dessen rußverschmierte Fassade seltsam rosa Flecken zieren. Ein Künstler ertrug den Anblick der Ruine nicht, wollte mit der Farbe den Helden des Maidan ein Zeichen setzen. Vom Gewerkschaftshaus hat man einen guten Blick auf die beiden Enden des Maidan. Zum Unabhängigkeitsdenkmal vor dem Hotel Ukraina und zum anderen Ende, wo sich Restaurant an Restaurant reiht. Eine Touristenecke. Am 20. Februar lagen hier fast ein Dutzend Leichen, Schulter an Schulter. 11 tote Maidan-Aktivisten auf dem Asphalt. Es war ein strahlend sonniger Tag, aber eiskalt. Die Männer, die eben noch auf den Barrikaden gestanden hatten, waren regelrecht abgeschossen worden. Nun hatte jemand ihre Körper hierher vor den Schnellimbiss gebracht, sie notdürftig mit Tüchern zugedeckt, das Blut floss noch über den Boden. Ein junger Mann mit rußverschmiertem Gesicht, auf dem Kopf eine Art Helm, starrte entsetzt auf die, die gerade noch seine Kampfgefährten waren. Priester Johann war herbeigeeilt, schwenkte beim improvisierten Trauergottesdienst das Weihrauchfässchen, ein großes Kreuz auf der Brust, einen Stahlhelm auf dem Kopf. Hinterher sagte er: Страшно було, бо стріляли по людях, у мене стріляли во. Es war furchtbar. Aus irgendeinem Grund haben sie geschossen. Auch auf mich. Wir dachten, dass wir das nicht überleben. So viele Tote. Das ist unmenschlich. Ich bin gerannt, um Hilfe zu holen, einen Arzt. Ich sah, wie sie fielen, nicht wieder aufstanden. Und du, geh nicht ohne Helm, sie schießen. An diesem 20. Februar, einem Donnerstag, ist die Ukraine ein anderer Staat geworden. Vorbei das Land der Orangenen Revolution mit seinen friedlichen Protesten. Über 100 Tote hat der Euromaidan gefordert, im Osten herrscht Krieg. Als die Demonstrationen Ende November begonnen hatten, schlug die Empörung hoch, weil protestierende Studenten geschlagen worden waren. Keine 50 Personen waren anfangs auf die Straßen gegangen gegen Präsident Viktor Janukowitsch, weil der, anders als vorher zugesagt, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union doch nicht unterschrieben hatte. Die prügelnde Staatsgewalt trieb Hunderttausende auf die Straße, Sonntag für Sonntag. Der Euromaidan formierte sich, immer mehr harrten trotz Eiseskälte in dem Protestlager aus, wärmten sich im Haus der Gewerkschaften auf, die Aktivisten übernahmen die seltsamsten Aufgaben. Pavel Moskolenko, 24 Jahre alt, war Schlafsaalwächter mit Universitätsabschluss. Auf einem Stuhl inmitten der Luftmatratzen passte er auf, dass keinem der Ruhebedürftigen sein Hab und Gut unter dem Kopfkissen weggezogen wurde. Hier ruhen sich die aus, die Tag und Nacht auf den Barrikaden stehen, die das Territorium des Euromaidan bewachen. Wir lassen die rein, die Ruhe brauchen. Obdachlose, Leute ohne Papiere, bitten wir zum Ausgang, denn sie belegen Plätze, die wir für die Revolutionäre brauchen. Der Platz war Symbol für den Wunsch, zu Europa gehören zu wollen, vor allem aber, sich des korrupten Regimes zu entledigen. Die Hauptstadt Kiew lebte in einem nicht erklärten Ausnahmezustand, bis es lichterloh brannte. Die Demonstranten zündeten Autoreifen an, damit der dichte schwarze Rauch den Sicherheitskräften die Sicht bei ihren Einsätzen nahm. Tagsüber schleppten die Kiewer alles, was sich abfackeln ließ, auf den Platz, abends fütterten sie das Feuer, tagelang. Sie klopften Steine aus dem Pflaster, füllten Wasserflaschen mit Benzin, ihre Munition gegen die Polizei, die sie mit Gewalt von dem Platz vertreiben wollte. Seit Januar waren 5 Tote zu beklagen. Diese Februarwoche sollte alles ändern. Am 20. und 21. Februar feuerten Scharfschützen auf die Aktivisten. Dutzende Menschen starben durch Kugeln aus Präzisionsgewehren. Die Maidan-Kämpfer feuerten zurück. Wer auf wen, ist trotz Untersuchungskommission bis heute nicht beantwortet. Autos rasen zum Platz, um die Verletzten abzutransportieren. Sie bringen die Leute um, sie töten sie. Es gibt Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Während auf dem Maidan den zweiten Tag in Folge geschossen wurde, verhandelten in der Nacht zum 21. Februar die drei Oppositionsführer Jazenuk, Klitschko und Tjaknibok mit dem ukrainischen Präsidenten unter Vermittlung des deutschen, polnischen und französischen Außenministers bis am Vormittag endlich ein Kompromiss unterschrieben wird, den der Maidan zurückwies. Doch während Hunderttausende auf dem Platz den Toten das letzte Geleit geben, zündet der Maidan die nächste Eskalationsstufe. Den Bürgern, die nach der Trauerfeier auf dem Platz bleiben, ist es bitter ernst. Ein Präsident, der auf Demonstranten schießen lässt, muss weg, sofort. Sie wollen keine Wahl abwarten, auch keine vorgezogene, nicht mit Janukowitsch. Klitschko und Co. werden öffentlich abgewatscht. Das ganze Volk des Maidan ist enttäuscht von dem heutigen Auftritt der drei Oppositionsführer. Sie sind Verräter. Sie wollten ihre Vereinbarung mit Janukowitsch erst dem Maidan vorlegen. Doch wir haben davon aus den Nachrichten erfahren. Die Ukraine ist aufgestanden, das hat nicht die Opposition organisiert. Wir, das Volk, verlangen von Janukowitsch, entweder tritt er zurück, oder ihn erwarten Gefängnis oder ein Feuer in seinem Palast oder ein Schicksal wie Gaddafi. Für diese Wahl hat er 24 Stunden Zeit. Noch in der Nacht floh Viktor Janukowitsch, trat erst am nächsten Nachmittag wieder in Erscheinung, in Charkiw bei einem Fernsehinterview. Da war er schon nicht mehr Präsident. Die Werchowna Rada, das Parlament, hatte ihn in Abwesenheit abgesetzt, wegen Nichterfüllung seiner Pflichten. Kein undemokratisches Verfahren, aber nicht verfassungskonform. Deshalb ist die Präsidentschaftswahl am Sonntag unabdingbar, sagt der Politologe Sergei Gaidan. Die Wahlen sind nötig, damit wir der Welt zeigen können, dass wir ein Staat sind mit einer legitim gewählten Regierung. Die Palastrevolte war seit Wochen vorbereitet worden. Hinter den Kulissen hatte der schwerreiche Unternehmer und heutige Präsidentschaftskandidat Sergei Tigipko seine Fraktionskollegen von der Janukowitsch-Partei der Regionen davon überzeugt, im Falle des Falles gemeinsam mit der Opposition zu stimmen. So geschah es an Tag 1 nach Janukowitschs Verschwinden. Es ist wie in den 30er Jahren in Deutschland und Österreich, als die Faschisten an die Macht kamen. Das ist die Wiederholung. Der Auffassung, in Kiew hätten sich Faschisten an die Macht geputscht, war nicht nur Janukowitsch. Die Partei Svoboda und der sogenannte rechte Sektor auf dem Maidan gelten als nationalistisch. Bereits in den ersten Wochen des Maidan wurde diskutiert, ob Vitali Klitschkos Partei UDAR und Arseni Jazenuks Vaterlandpartei mit ihnen zusammenarbeiten können. Sie entschieden sich dafür, weil sie den Plan von Viktor Janukowitsch und russischen Politstrategen durchkreuzen wollten, die Opposition zu fragmentieren. Sie beschlossen, vereint aufzutreten und haben sich damit angreifbar gemacht. Von Faschismus kann allerdings keine Rede sein, doch die Beschimpfung verfängt vor allem im Osten des Landes, wo zumeist russische Fernsehsender gesehen werden. In Deutschland, wo man sich bislang wenig für die Ukraine interessierte, meinten plötzlich Anhänger der Linkspartei, sich von den angeblichen Faschisten auf dem Maidan distanzieren zu müssen. Der amerikanische Historiker und Osteuropa-Experte Timothy Snyder hat dafür eine Erklärung. Faschisten auf dem Maidan seien der beste Vorwand, sich heraushalten zu können. If there are fascists on the Maidan, then it's fine for Germany and it's fine for the European Union. Wenn Faschisten auf dem Maidan sind, dann ist das wunderbar für Deutschland und Europa. Dann müssen sie überhaupt nichts tun. Und der Wunsch, nichts tun zu wollen, kann ein sehr starker Wunsch sein. Es spielt auch so etwas wie Scham mit, wenn wir sehen, dass die Menschen in der Ukraine für etwas, was wir als selbstverständlich hinnehmen, ihr Leben riskieren und sterben. Unerträglich findet Snyder, wie einige deutsche Politiker den Ukrainern die eigene Nationalität absprechen. It is terrifying to observe senior members of the SPD, former chancellors. Es ist erschreckend, wie ältere SPD-Mitglieder, ehemalige Kanzler, über die Ukraine reden, dass sie kein realer Staat und das ukrainische Volk kein Volk wie andere sei. Das ist absolut erschreckend, weil es die Fortsetzung einer kolonialen Sicht auf die Welt ist, die Deutschland doch überwunden zu haben schien. Das ist fast der gleiche Blick auf die Welt wie der Russlands. Helmut Schmidt und Gerhard Schröder sagen, die Russen haben legitime Interessen. Wenn man das akzeptiert, dann geht es nur noch um Geopolitik, über die Köpfe der kleineren Länder hinweg, mit Energiefragen und Macht und nicht mehr mit europäischen Werten und Gesetzen. Damit schmeichelt Russland Deutschland, gibt zu verstehen, wie schön es doch ist, wenn sich euer großer Mann mit unserem großen Mann trifft. Vergleichsweise ungerührt nahm die Welt zur Kenntnis, wie Putins Soldaten keine Woche nach Antritt der Kiewer Übergangsregierung die Krim annektierten. Der sichtlich erschütterte ukrainische Präsident teilt dem Parlament das Ungeheuerliche mit. Олександр Турчинов. Сьогодні біля 5 години ранку злочинці у військовому. Heute gegen 5 Uhr morgens haben Verbrecher in Tarnuniformen mit automatischen Waffen, Granatwerfern und Bomben das Parlaments- und das Regierungsgebäude der Krim besetzt. Die Gebäude sind blockiert. Ich wende mich an die Bürger: Bewahren Sie Ruhe. Und an die Patrioten: Schützen Sie die Regierungsgebäude vor Provokateuren und Extremisten. Sogenannte grüne Männer, russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, tauchten auf der Halbinsel auf. Willfährige Helfer vor Ort erledigten die politische Übernahme. In den okkupierten Gebäuden ließen sich moskautreue Statthalter zum neuen Premierminister und Parlamentschef wählen bzw. ernennen, setzten für den 16. März ein Referendum an, bei dem die Krimbewohner den bereits beschlossenen Anschluss an die Russische Föderation abzunicken hatten. Der selbsternannte Parlamentspräsident Wladimir Konstantinow machte klar, Moskau darf wählen, die Krimbewohner nicht. Wir haben eine Volksabstimmung anberaumt. Wir sind keine Anhänger von langwierigen politischen Strategien. Das ist der Versuch, auf die Situation zu reagieren. Russland soll bis zum Referendum entscheiden, ob es die Krim aufnimmt oder nicht. Kiew war hilflos. Die ukrainische Übergangsregierung buchstäblich noch keine 3 Tage im Amt. Olexander Turchinow und Arseni Jazenuk hatten die undankbaren Posten eines Übergangspräsidenten bzw. Premiers übernommen. Sie unterzeichneten den politischen Teil des EU-Assoziierungsabkommens, der wirtschaftliche muss noch warten. Sie akquirierten bedeutende internationale Finanzhilfen. Doch der Verlust der Krim fällt in ihre Amtszeit. Das Budapester Memorandum von 1994, in dem Russland, die USA und Großbritannien der Ukraine im Gegenzug zum Verzicht auf Atomwaffen ihre territoriale Integrität und Souveränität zugesichert hatten, erwies sich als Makulatur. Keine 3 Wochen später, am 18. März, wurde die Krim der Russischen Föderation angeschlossen. Da drohte bereits eine neue Gefahr, ein russischer Truppenaufmarsch an der Grenze. Der deutsche OSZE-Militärexperte Heiko von Rosenzweig nannte das Ausmaß. Wir wissen ganz sicher, dass 80.000 russische Truppen sich im Bereich der russisch-ukrainischen Grenze konzentriert haben. Wir wissen von bis zu 300 Kampfpanzern. Anfangs bestritt Russland den Aufmarsch, erklärte ihn später zu Manöverübungen, kündigte mehrfach den Abzug an, ohne freilich Taten folgen zu lassen. Ex-Präsident Leonid Kutschma. Jeden Tag ziehen die Truppen ab und jeden Tag befinden sie sich an ein und derselben Stelle. Wenn sie die Ukrainer für dumm verkaufen wollen, schlimm genug, aber gleich die ganze Welt? Seit Monaten hält der mächtige Nachbar die Drohkulisse aufrecht. Die Ukrainer sind zutiefst verunsichert, wie Liana Kryschewska in Odessa. Mir macht das Angst. Du hast nur noch Angst. Du lebst von Nachrichtensendung zu Nachrichtensendung. Du überlegst die ganze Zeit, ob du fliehen oder wegziehen sollst. Das ist furchtbar destruktiv. Man kann nicht arbeiten, nicht lesen, sich auf nichts Produktives konzentrieren. Zugleich mit der Krim-Besetzung stifteten sogenannte russische Polittouristen im Osten Unruhe. Die erste rote Fahne wurde in Charkiw gehisst. Wurden anfangs noch Zusammenstöße mit pro-ukrainischen Demonstranten provoziert, besetzten wenig später neu entstandene pro-russische Milizen plötzlich Parteizentralen, Stadt-, Kreis- und Gebietsverwaltungen und Geheimdienstquartiere, errichteten Barrikaden. In Donetsk, Lugansk, Slawiansk, Kramatorsk, Mariupol, insgesamt in einem Dutzend Städte der Ostukraine übernahmen die Separatisten, häufig geführt von russischen Staatsbürgern, das Kommando. Die Generalstaatsanwaltschaft hat diese Verbände diese Woche als terroristische Vereinigungen eingestuft. Spätestens wenn der frisch gewählte Präsident die neue Regierung formiert, wird die alte, die Interimsregierung, als schwaches Team in die Annalen der Geschichte eingehen. Denn sie schaffte es nicht, den Unruhestiftern Einhalt zu gebieten. Was mit der vielerorts korrupten und illoyalen Polizei und Armee auch unmöglich war. Die ukrainischen Sicherheitsorgane fielen der Kiewer Regierung in den Rücken. Die Staatsmacht hat bis heute größte Mühe, das Land zusammenzuhalten. Und doch, der Moskauer Destabilisierungsplan ging nicht auf, meint der ukrainische Politologe Sergej Taran. Die Hoffnung Russlands hat sich nicht erfüllt, dass der Konflikt in Lugansk und Donetsk auf die übrige Ukraine übergreift oder auch nur auf den Süden. Nur diese beiden Regionen allein möchte Russland bislang nicht annektieren. Die Ereignisse vom 2. Mai in Odessa hätten einen Flächenbrand entfachen können. Nach schweren Auseinandersetzungen auf den Straßen, bei denen schon 4 Personen durch Schüsse getötet worden waren, setzten die Maidan-Anhänger die Zelte des sogenannten Anti-Maidan in Brand. Die Menschen flüchteten in das Gewerkschaftshaus, das kurz darauf ebenfalls in Flammen stand. 46 Tote waren am Ende zu beklagen. Längst ist die Rede von einer Tschetschenisierung der Verhältnisse. Geiselnahmen, Folter, Plünderungen. Der Politologe Roman Bismertny spricht den prorussischen Milizen trotz ihres Referendums am 11. Mai und des versuchten Anschlusses an Russland jede politische Absicht ab. Die Bezeichnung Separatismus ist fehl am Platz. Donetsk und Lugansk als Volksrepubliken, darum geht es doch gar nicht, sondern um Banditen, die den Separatismus als Vorwand nehmen, um die Bevölkerung auszurauben und sie als lebende Schutzschilde zu benutzen. Für den Politologen Volodymyr Fesenko ist Wählen am Sonntag patriotische Bürgerpflicht. Jeder, der sich als ehrlicher und bewusster Ukrainer versteht, kann mit der Wahl Putin zeigen, dass sein Plan nicht funktioniert, die Wahlen platzen zu lassen und die Ukraine als Staat zu zerstören. Wer zur Wahl geht, leistet einen Beitrag für die politische Stabilisierung des Landes und ich würde sogar sagen, für die Erneuerung des ukrainischen Staates. Poroschenko, der pausbäckige 48-Jährige, der im Volksmund Schokoladenkönig heißt, ist ein erfolgreicher Unternehmer. Die, die ihn wählen wollen, halten ihn für jemanden, der mit allen politischen Kräften eine gemeinsame Sprache findet, sich nicht überwirft. Er gibt sich entschlossen, mit den Separatisten aufzuräumen. Die Antiterroroperation wird weitergehen, denn wir können die Bevölkerung nicht den Terroristen ausliefern. Das wäre von Seiten der Regierung höchst verantwortungslos. Vitali Klitschko, der vor einem halben Jahr noch als haushoher Favorit galt, verzichtete für Poroschenko auf seine Kandidatur, tritt nun als Bürgermeister von Kiew an. Oleg Tjaknibok von der rechtsnationalen Swoboda kandidiert auch, wohlwissend auf einem der letzten Plätze zu landen. Arseniy Jatsenyuk, der Übergangspremier, überließ das Präsidentschaftsrennen seiner Parteichefin, Julia Timoschenko. Die Ikone der Orangenen Revolution gilt als Person von gestern. Mit Schuld daran, dass der Euromaidan überhaupt nötig wurde und die Ukraine in die tiefste Krise ihrer jungen Geschichte stürzte.